Löffel gibt es jetzt seit über 2 Jahren. Aus der Zeit, als es anfing, da waren wir noch ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver, ein bisschen schneller. Und da ist ein Stück von übrig geblieben, aus unserer Garagenpunk-Zeit. Geiler Mann!